Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Zur Diskussion um das Kanzlerinnengehalt sagt Michelle Marsching, Abgeordneter der Piratenfraktion im Landtag NRW, statt zu fragen, ob die Kanzlerin zu wenig verdient, sollten wir vielleicht fragen, ob ein Bankdirektor zu viel verdient. Im internationalen Vergleich liegt Angela Merkel mit ihren Bezügen im oberen Bereich. Ihre Einkünfte sind ihrer verantwortungsvollen Aufgabe angemessen. Solange klar ersichtlich ist, woher diese Einkünfte stammen, gibt es keinen Änderungsbedarf. Eine Nachbesserung halten die Piraten dagegen beispielsweise beim Verbot der Abgeordnetenbestechung für dringend notwendig. § 108e StGB weist zu große Schlupflöcher aus. Ebenso bedarf es bei der Offenlegung der Nebeneinkünfte von Politikern strengeren Regeln. Ansonsten gibt es in einem Land, in dem mehrere Millionen Menschen trotz Vollzeitbeschäftigung nicht von ihrem Gehalt leben können, wichtigere Probleme zu diskutieren. Wer für den Kanzler ein Einkommen im zweistelligen Millionenbereich fordert, soll zu einem DAX-Konzern gehen, aber nicht in die Politik. Pressemitteilung gelesen von Vista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.